Die Fourberie de Donai erregte ungeheures Aufsehen. Alle anständigen Leute waren einstimmig in ihrer Verdammung. Leibniz urteilt über sie: Die Betrügerei von Donai ist ein sehr böses Stück und ein sehr schlechtes Beispiel. In der Juristensprache kann man es als Stellionatus, raffinierter Betrug, bezeichnen. Aber trotz allem glaube ich nicht, dass die Jesuiten viel Nutzen davon haben werden, denn wenn, wie es den Anschein hat, die Sache gerichtlich weiter betrieben wird, so wird es zur Vergleichung der Handschriften kommen und es wird sich leicht ergeben, dass es nicht die Handschrift des Herrn Arnault ist, und die Jesuiten von Donai werden gezwungen sein zu sagen, wie sie zu den Schriftstücken gekommen sind. Außerdem weist die Intrige mehrere Anzeichen von Falschheit auf, so dass ich nicht sehe, zu was ein solches mit so viel List ausgeführtes Schelmenstück dienen soll, außer Lärm bei Unwissenden zu erregen. Ich glaube nicht, dass diese Streitigkeiten der römisch-katholischen Religion zur Last gelegt werden. Man weiß zu gut, dass es überall Menschlichkeiten gibt, und die Jesuiten haben zu viele Beweise ihres rachsüchtigen Charakters gegeben, als dass man sie frei von menschlichen Leidenschaften hielte. Ihre Generaloberen müssten ohne Zweifel starke Missbilligung äußern gegen diejenigen, die das Stück von Douai gespielt haben, in welchem sich sehr Unanständiges vorfindet. Aber es scheint, dass zwei Erwägungen die Oberen, ein so großes Missbehagen sie auch, wie ich gerne glaube, empfinden, abhalten. Erstens glauben sie, dass ihre Strafen dem Rufe der Gesellschaft Jesu schaden würden. Zweitens haben sie von den sogenannten Jansenisten eine so schlechte Meinung, dass sie sich über die Sache als über einen der Kirche geleisteten Dienst freuen, obgleich sie nicht alle Umstände billigen. Leibniz macht also den Jesuiten deutlich die Befolgung des Grundsatzes, der Zweck heiligt die Mittel, zum Vorwurfe. Wäre ich anstelle dieser Oberen, ich würde Herrn Arnault Genugtuung gewähren. Briefe vom 12. September und 9. Oktober 1691 an Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels. In Rommel, Leibniz und Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels, Frankfurt 1847, Band 2, Seite 306 und 326. Die Jesuiten selbst dachten aber über eine Genugtuung sehr anders, wie die eben mitgeteilte Äußerung des Hauptschuldigen, des Jesuiten Lallemand, beweist. Arnault suchte sich die Genugtuung selbst zu verschaffen, indem er mehrere Klagen gegen die Jesuiten veröffentlichte. In einer von ihnen heißt es: »Ich wende mich an Sie, meine hochwürdigen Patres. Es bleibt mir nur übrig, Sie vor den Richterstuhl aller ehrlichen Leute der Welt, die schon so entrüstet sind über die Spitzbüberei des falschen Arnault, zu zitieren, damit, wenn nichts anderes imstande ist, Sie einzuschüchtern, doch die Furcht vor öffentlicher Infamie Sie zu einer Änderung Ihres Verhaltens nötige. Es gibt nur ein Mittel für Sie, die Ehre Ihrer Gesellschaft zu retten. Geben Sie Gott die Ehre und erkennen Sie an, dass alle diejenigen von den Ihrigen, die sich an dieser unseligen Intrige beteiligt haben, sehr schlecht gehandelt haben.« Die Belege über den falschen Arnault bei Reusch, Beiträge zur Geschichte des Jesuitenordens, München 1894, Seite 169 bis 195. Auch den Dominikaner Concina, einen der schärfsten Gegner ihrer Morallehren, suchten die Jesuiten durch einen hinterlistigen Streich unschädlich zu machen. Ein so unverdächtiger Zeuge wie der Jesuit Cordara berichtet darüber. Während so der Kampf gegen die Jesuiten tobte, von Concina hauptsächlich entfacht, erschien plötzlich aus geheimen Druckorte eine scharfe Schrift mit dem Titel »Widerruf des Concina«, in welcher Concina seine Übeltaten bereuend, die gegen die Jesuiten vorgebrachten Anklagen zurücknahm, sich lasterhafter Bosheit anklagte und sich unbarmherzig mit vielen und verschiedenen Schandtaten bedeckte. Niemand war es zweifelhaft, dass die Schrift, die sofort in der ganzen Stadt Rom verbreitet und wegen ihres satirischen Witzes eifrig gelesen wurde, einen Jesuiten zum Verfasser habe. Denkwürdigkeiten, Döllinger, Beiträge 3 und 10. Ist es zu verwundern, wenn dieser unwahrhaftige und heimtückische Geist aus den Lehrbüchern der Moraltheologie und aus der ruhmreichen Geschichte des Ordens seinen Weg auch ins tägliche Leben des Jesuiten findet? Seit im zweiten Jahre meines Noviziats der Verdacht über heimliches, verstecktes, lichtscheues in mir wach geworden war, hat er mich nicht mehr losgelassen, und vielfache Erfahrungen ließen mich erkennen, dass in der Gesellschaft Jesu das Wort Jesu, eure Rede sei ja und ja und nein, nein, keine Gültigkeit habe, dass vielmehr die Worte des echten Jesuiten voll seien von Nebenbedeutungen und Restriktionen. Besonders gegen 5 einflussreiche Jesuiten, die meine Oberen waren, wurden im Laufe der Jahre das Misstrauen in die Aufrichtigkeit ihrer Werke und Worte unüberwindlich stark. Meschler, Nix, Rathgeb, Hüffel, Pütz. Was ein Untergebener, zumal ein so gänzlich Abhängiger wie der Untergebene im Jesuitenorden, in einer Unwahrhaftigkeitsatmosphäre leidet, die von seinen Vorgesetzten ausgehend ihn umhüllt, lässt sich in Worten nicht ausdrücken. Und dies Leiden spürte nicht etwa bloß ich. Auch auf viele andere drückte es wie ein Alb. Aber nur selten, nur ganz vorübergehend wagt einer dem anderen von seinen Empfindungen zu sprechen. Hat doch der eine wie der andere Recht und Pflicht, alles, was er hört, dem Oberen zu hinterbringen. Freunde, in deren Busen man unbesorgt vor Verrat, Kümmernisse und Seelenängste ausschütten kann, gibt es im Jesuitenorden nicht. Die Ordenssatzungen haben den Treubruch zum Gesetz gemacht. Und doch habe ich einmal die Klage über die den Orden durchziehende Unwahrhaftigkeit in erschütternder Weise von einem Mitjesuiten vernommen, freilich von einem Sterbenden, der nichts mehr zu hoffen, nichts zu verlieren hatte.